Bei Antenne Düsseldorf wird jetzt der Bürgerfunk ausgestrahlt. Die redaktionelle und produktionstechnische Verantwortung liegt bei den Bürgerfunkgruppen. Das reguläre Programm von Antenne Düsseldorf hören Sie wieder in einer Stunde. Hallo und herzlich willkommen. Ja, hier sind Sie richtig. Sie hören Radio Gersheim. Einen wunderschönen Mittwochabend. Hier ist wieder die Bürgerhilfe Gersheim. Mein Name ist Hans Küster. Und heute hier zu Gast ein Ex-Prinz aus dem Jahre 2014. Gleich werden wir mehr darauf eingehen. Und wie immer an meiner Seite Thomas Jatzombek als Co-Moderator. So, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Thomas, du hattest das Wort. Ja, dann ist es vielleicht meine Aufgabe, unseren heutigen Gast hier vorzustellen. Ja. Denn wir haben hier heute bei uns im Studio den Michael Schwers. Und er war Prinz Karneval in Düsseldorf, wenn man das so sagen darf. Hat eine lange Historie auch, war 3 Jahre Präsident der Prinzengarde der Venezia Blau-Weiß. Er war 7 Jahre Geschäftsführer vorher. Er ist auch noch in anderen Karnevalsvereinen aktiv, Senator in Büllerich. Also eine echte Jack, wenn man das so sagen kann. Und wir werden heute mal ein wenig hinter die Kulissen des Karnevals blicken. Jetzt machen wir erst mal ein bisschen Musik und dann steigen wir ein. Ich war mal in Düsseldorf, spazierte auf der Höhe. Da kam ein Hollenschmeißer, französischte Monsieur. Er fragte mich, ob Engelich, wo ist denn ihr Schloss? Ich schickte noch der alte Stadt, der Flinger Bolkerstrauß. Wir sind Europäer in Düsseldorf am Ring. Der Doktor Euro hätt immer Sonne schien. Im Karneval, da sind wir soll und ganz verrückt. Der allerletzte Euro, der wird dann noch von uns verjüngt. Der allerletzte Euro, der wird dann noch verjüngt. Im Hürie, da sitz ich mal, ganz feuchtig am Tisch. Da komme Spanisch Mädchen an und setzte sich bei mir. Na, sie füllten das lecker alt, das schmeckte ja nicht fies. Und Ose, Barübelsche, mit echtem Mainzer Kies. Wir sind Europäer in Düsseldorf am Ring. Die Tochter Europas hätt immer Sonne schien. Im Karneval, da sind wir doll und ganz verrückt. Der allerletzte Euro, der wird dann noch von uns verjüngt. Der allerletzte Euro, der wird dann noch verjüngt. Ich hätt dann dem Mai verzählt auf Düsseldorfer Platt. Es lebt die seit dem Eschenschrei am Ufer wilder Mann. Man hat noch öfter Bier verzapft, da weiß ich ganz genau. Ich löf da dich, weil Spanisch kann, ja, das ist meine Frau. Wir sind Europäer in Düsseldorf am Ring. Die Tochter Europas hätt immer Sonne schien. Im Karneval, da sind wir doll und ganz verrückt. Der allerletzte Euro, der wird dann noch von uns verjüngt. Der allerletzte Euro, der wird dann noch verjüngt. Wir sind Europäer in Düsseldorf am Ring. Die Tochter Europas hätt immer Sonne schien. Im Karneval, da sind wir doll und ganz verrückt. Der allerletzte Euro, der wird dann noch von uns verjüngt. Der allerletzte Euro, der wird dann noch verjüngt. So, weiterhin mit Thomas Jatzombek. So, wir haben als Gast heute Michael Schwers, Prinz der Landeshauptstadt Düsseldorf von 2014. Lieber Michael, ich glaube, die Frage, die die meisten unserer Zuhörer erstmal interessiert, ist, wie wird man eigentlich Prinz Karneval? Ja, erstmal hallo, lieber Thomas, lieber Hans, liebe Hörer draußen an den Radiogeräten im Auto oder zu Hause. Ist mir eine große Freude, mal wieder hier sein zu dürfen. 2014 war ich Prinz und hatte schon das große Vergnügen, mit dem Hans hier zu sitzen und meiner Venezia Pia und ein Interview zu führen. Und dann haben wir standesgemäß eröffnet mit dem Gläschen Kilowitsch. Ja? Das gehört auch irgendwie dazu und ist vielleicht auch Teil dessen, ich weiß nicht, aber die eigentliche Geschichte, wie man normalerweise Prinz ist, dass man sich ganz offiziell beim Komitee des Slowak Karneval bewirbt. Und dazu reicht eigentlich ein einfacher Antrag. Ich habe das per E-Mail gemacht, ne, eine E-Mail geschrieben, habe mich am Abend vorher hingesetzt. Das war am falschen Dienstag unseres Vorgängerprinzenpaares. Ich war so bewegt an diesem Abend von der ganzen Situation, dass ich mich dann abends nach Hause kommend hingesetzt habe und quasi meinen Antrag geschrieben habe. Und dann habe ich dann meiner Frau abgestimmt, machst du mit? Und sie sagte, nee, mach das mal alleine. Da habe ich nichts, du kriegst mich nicht auf der Bühne. Ja, dann habe ich dann den fertig geschrieben, habe ihn aber nicht abgeschickt. Und dann habe ich Aschermittwochmorgen um 9 Uhr habe ich auf die Enter-Taste gedrückt und habe die E-Mail rausgeschickt. Und damit war mein Antrag da. Und dann habe ich mir 1000 Fragen gestellt. Was hast du da angestellt? War das richtig so? Was sollst du das überhaupt tun? Das ist ja auch Arbeit und Verantwortung und was so alles dazugehört. Und dann bin ich irgendwann angesprochen worden vom Komitee. Ne? Sie hat den Antrag gekriegt. Und hinterher habe ich dann rausbekommen, dass der Josef Hinkel an dem Aschermittwoch morgens in der Kirche war, sich sein Aschenkreuz geholt hat und da gebetet hat, Herr, schenk mir einen guten Prinzen. Und dann kommt er nach Hause, sagt seine Frau zu ihm, Nicole, sagt dann, ja, du hast gerade eine E-Mail gekriegt von Michael. Da war das so gefühlsmäßig eigentlich schon durch, da musst du Prinz werden. Ne? Ja, so wird man es dann. Also das Amt kommt nicht zum Manne, sondern man bewirbt sich regelrecht daraus. Das wusste ich auch noch nicht. Und was schreibt man in so eine E-Mail dann rein? Ich kann mal, Moment mal, lass mal ein bisschen Pause machen. Musikpause müssen wir inzwischen immer machen. So, jetzt machen wir keine Musikpause und weiter mit Thomas Jatzombek. Das Altbier, das trinken wir gerne hier, da kriegen wir wieder Spaß. Dann gehen wir mal ins Kabüffke rein, das muss dann auch so sein. Und trinken dann unseren Kilowitsch, wie schmeckt der wieder fein? In Düsseldorf, da trinken wir diesen Kräutermix, der schmeckt so fein, schenk noch mal ein, Kilowitsch, der muss es sein. In Düsseldorf, da trinken wir diesen beliebten Kräutermix, der schmeckt so fein, schenk noch mal ein, Kilowitsch, der muss es sein. Was tut mir denn heute mein Magen weh? Oh weh, oh weh, oh weh. Ich müsste da doch mal zum Doktor gehen. Ach nee, nee, nee, nee, mach mal nicht. Dann nehm ich mal erst mein Spezialrezept, den Kille, Kille, Bitch. Die Medizin, die tut mir wirklich gut. Und gibt mir neuen Mut. In Düsseldorf, da trinken wir diesen beliebten Kräutermix. Der schmeckt so fein, schenk noch mal ein. Kilowitsch, der muss es sein. In Düsseldorf, da trinken wir diesen beliebten Kräutermix. Der schmeckt so fein, schenk noch mal ein. Kilowitsch, der muss es sein. Och, gib noch mal ne Runde. In Düsseldorf, da trinken wir diesen beliebten Kräutermix. Der schmeckt so fein, schenk noch mal ein. Kilowitsch, der muss es sein. Und noch ne Runde. In Düsseldorf, da trinken wir diesen Kräutermix, der schmeckt so fein, schenk noch mal ein, Kilowitsch, der muss es sein. So, Michael Schwers, heute Abend bei uns, Prinz der Stadt Düsseldorf, der Landeshauptstadt Düsseldorf von 2014. Und er hat vorhin schon das Geheimnis gelüftet, um Prinz zu werden. Bewirbt man sich? Was schreibt man denn in so eine Bewerbung denn dann eigentlich rein? Na, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass die Masse versteht, warum man denn Prinz werden möchte und warum man meint, das tatsächlich am besten ausführen zu können oder gut ausführen zu können. Und das Amt hat ja auch viele Verpflichtungen. Das ist ja nicht unbedingt nur mit Spaß verbunden. Das ist auch viel Spaß, aber auch viel Arbeit. Aber eigentlich ist es ja immer eine repräsentative Aufgabe für die Landeshauptstadt, aber eben auch für den Düsseldorfer Karneval. Und dass man sich dieser Verantwortung auch bewusst ist, das war zumindest so mein Ansatz, den ich da reingeschrieben habe. Bekannt war ich von Personen, dem Komitee ja schon, weil ich eben 7 Jahre vorher Geschäftsführer war und mir so gedacht habe, na gut, ich kenne die Prinzen gerade blau-weiß wirklich gut und man hat den ein oder anderen Kontakt in die anderen Vereine, aber als Prinz hast du natürlich die Möglichkeit, wirklich alle Karnevalsvereine Düsseldorfs kennenzulernen und auch in den angrenzenden Gebieten, und das war schon eine tolle Herausforderung für mich. Und die Entscheidung darüber, wer denn dann Prinz wird, am Ende trifft jetzt wer? Der Vorstand des CC, also das Komitee Düsseldorfer Karneval, oder wird da auch mit den Vorsitzenden der einzelnen Vereine auch gesprochen? Wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Also mit den Vereinen wird nicht gesprochen. Nicht mal mein Präsident, der war zu der Zeit ja noch Udo Heinrich, wusste davon Bescheid und das war auch wirklich alles still zu halten. Und es gibt, der geschäftsführende Vorstand im Komitee des Lower Karneval, das ist der, der die eigentliche Auswahl trifft. Und es gibt am Morgen vor der Vorstellung, gibt es dann nochmal eine gesamte Abstimmung aller Mitglieder des Vorstands des Komitees. Und wenn die gesagt haben, jawohl, du bist es, dann ist man es auch. Und vorher gibt es natürlich noch die Vorstellrunde beim Oberbürgermeister. Da waren wir am Tag Elbers gemeinsam mit Christoph Jussen und Josef Hinkel seinerzeit und Pia und ich und haben dann so die Vorstellung gemacht, damit der Oberbürgermeister auch sein Okay dazu gibt. Das heißt, wenn der Oberbürgermeister sagt, nee, den will ich aber jetzt doch nicht, dann muss das CC nochmal zurück. Oder kann er sich das eigentlich gar nicht erlauben, da rein zu sein? Doch, ich denke schon. Also er könnte, warum sollte er? Ne? Also das Komitee wird jetzt nicht jemanden aussuchen, der wirklich gegen die Stadt ist oder jetzt nicht die repräsentative Aufgabe erfüllt. Von daher könnte er im Prinzip schon noch sagen, aber man ist nicht veröffentlicht, es gibt keine Zahlen darüber, also von daher, keiner weiß es, könnte man tatsächlich dann noch zurücktreten. Dann weiß man nicht, wie viele Leichen welche Oberbürgermeister im Keller haben. Genau. Ja, Michael Schwers, Ex-Prinz von 2014. Wie hast du denn dein Prinzenjahr so erlebt? Könntest du unser Zuhörer mal schildern, wo dein erster Auftritt war und wieder bei den Vereinen und was ja auch viele Sozialveranstaltungen, könntest du so was dazu mal sagen? Ja, ich muss, und das ist mir, also im Nachhinein redet man ja auch mit den neuen Prinzen, wie es denen so geht, und die haben alle die gleiche Erfahrung gemacht. Du glaubst gar nicht, dass es eigentlich ja schon von dem Moment losgeht, wo du vorgestellt wirst. Also wir sind am 4. Juli, am Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten von Amerika, vorgestellt worden. Und ab dann ging es eigentlich ab. Bis hier eingeladen, bis da eingeladen. Da kam natürlich Kirmes noch. Damals war es noch so üblich, Futterkirmes Bescheid zu sagen. Und der arme Schützenkönig kriegte natürlich immer weniger Honorationen als dann das designierte Prinzenpaar. Aber da ging es eigentlich schon los und man wurde überall herzlich willkommen. Man ist gar nicht mehr in Frage gestellt worden, man musste sich nicht vorstellen, das war automatisch klar, da ist der designierte Prinz oder dann der Prinz und die Venezia. Und man ist überall herzlich willkommen. Und das ist auch egal, ob dort auf der Straße irgendwelche Leute sind, die Fotos haben wollen oder ob du in Unternehmen reinkommst oder in Krankenhäuser oder über euch. Das ist wirklich, der Empfang ist so wunderschön, egal wo man ist. Und das ist wirklich was Herrliches, ne? Wie offen die Menschen dann mit dieser Repräsentanz umgehen. Und das ist bei allen Prinzenpaaren so. Da haben wir wieder ein bisschen Musik. Wer hier am Ring ist geboren, gibt Musik im Blut. Der hätte noch nie verloren Sinn, Freud und Sinnemut. Denn all uns fröhliche Ahne von Rom, Paris, Madrid, der lebe in uns adere, der werde mir nicht quitt. Bei uns hier am Ring, da jüttet so viel Sache, vermarke uns Freud, mer krieche und mer lache. bei uns hier am Ring. Doch kannst du lustig sein, bei uns hier am Ring ist immer Sonnenschein. Wenn ich de Lütte belure, dann fällt mir immer auf, ob Städter oder Bure, de Handmusik im Blut. Dat sind die uralte Römer, die Hand am Ring gelegt. Von daher hand mir de Musik und Temperament geerbt. Bei uns hier am Ring, da jüttet so viel Sache, vermarke uns Freud, mer krieche und mer lache. Bei uns hier am Ring, da kannst du lustig sein. Bei uns hier am Ring ist immer Sonnenschein. Bei uns hier am Ring, da jüdet so viel Sache. Man mache uns Freud, man krieche und man lache. Bei uns hier am Ring, da kannst du lustig sein. Bei uns hier am Ring ist immer Sonnenschein. Und wir machen weiter mit Michael Schwer, ist unser Gast heute, Prinz der Landeshauptstadt Düsseldorf von 2014. Michael, du hast schon gerade erzählt, wie du in das Amt gestartet bist. Wenn man sich so überlegt, so Prinz Karneval ist ja schon wirklich pausenlos in den Medien zu sehen, das scheint auch eine sehr zeitaufwendige Sache zu sein. Wie viel Zeit braucht man da eigentlich und kriegt man das auch mit einem normalen Beruf irgendwie verbunden? Ich würde mal sagen, das geht schon mit dem Beruf eigentlich relativ gut zu verbinden. Die heiße Phase im Karneval, so die letzten 4 Wochen vor Rosenmontag, wird es dann enger. Und jedes Jahr Woche meinst du, es ist unglaublich, was wir jetzt geleistet haben. Und mehr kann ja gar nicht kommen. Und dann kommt die nächste Woche und es kommt noch mehr. Und dann kommt die nächste Woche und es kommt noch mehr. Und dann kommt der Straßenkarneval und das ist eine Explosion an Gefühlen. Das ist einfach unglaublich. Und da schafft man es dann wirklich nicht mehr. Also ich habe es dann nicht mehr geschafft zu arbeiten. Dann guckst du schnell nochmal über deine E-Mails drüber und guckst, ob das alles soweit gerade läuft. Hält sich aber am besten raus, weil du kriegst die Vorgeschichte ja auch nicht mehr mit von den ganzen Vorgängen. Also lässt sie dann auch mal laufen. Und das ist aber, muss ich sagen, auch eine gute Phase für mich gewesen, mal so 4-8 Wochen aus dem Tagesstress im Büro rauszugehen und mal den eigenen Betrieb auch zu reflektieren von außen und nicht aus den inneren Prozessen heraus. Also auch das habe ich, glaube ich, ganz positiv nutzen können. Das heißt, viele Menschen nehmen sich dann Urlaub für die letzte Zeit. In der Politik kennt man das, im Wahlkampf machen dann auch die meisten Urlaub. Wirklich in den letzten Wochen wird es so intensiv. Und jetzt kommen schon die ersten Belegstücke, die unsere Hörer nicht sehen können, aber du kannst es erklären. Genau, wir kamen eines Tages nach Hause, da hatte der Matthias, das ist der jüngste Sohn von der Pia, hatte ein Schriftstück erstellt. Und erste Klasse, ich glaube, er war 6. Das kann man wirklich schwer identifizieren, was da steht. Aber es heißt, Oma ist im Haus, Uli ist im Schiff, Opa ist in der Kirche, Papa im Büro und Mama ist im Goldenen Ring. Also ganz typisches Beispiel für, wir waren eigentlich immer nur unterwegs. Ne? Ob man noch irgendwas basteln kann, irgendwas vorbereiten kann, irgendeinen speziellen Text oder sonst irgendwas für, wenn wir am nächsten Tag wussten, wo wir ja bei den Vereinen eingeladen waren, was man noch machen kann. Also das war schon eine sehr intensive und tolle Zeit. Schönes Dokument davon, ne? Ja, und wir hören mal wieder Musik. Die alte Eieruhr von meiner Oma selig, die geht noch ganz genau und war noch nie krakelig. Sie hätt kein Räderwerk, kein Unruh, dat is wahr. Und trotzdem ist dat alte Stück noch immer da. Sie hätt kein Räderwerk, kein Unruh, dat is wahr. es wahr. Und trotzdem ist das alte Stück noch immer da. Mein Name ist Thomas Jatzombeck, genau, und bei uns zu Gast heute ist Michael Schwers, der Prinz von 2014. Und wir haben vorhin schon mal gefragt, wie man eigentlich Prinz wird. Jetzt stellt sich, glaube ich, unseren Hörern die spannende Frage, wie wird man denn eigentlich Venezia? Und ist das unabhängig voneinander? Da wird da vorher überhaupt gefragt. Passt das mit euch gegenseitig? Wie funktioniert dieser Mechanismus? Ja, anders als im Kölner Karneval, wo das Dreigestirn ja gesamt sich bewirbt als Dreigestirn mit einem Riesenpamphlet und karnevalistischem Lebenslauf und was so alles dazugehört, ist das in Düsseldorf tatsächlich so, dass man sich gemeinsam mit einer der Venezia bewerben kann, muss aber nicht. So, es muss auch keiner aus dem Bewerberkreis sein. Meistens gibt es ja irgendwelche Bewerberinnen, die schon mal gesagt haben, ich würde gerne. Dann muss aber geguckt werden, passen die denn auch zusammen? Jetzt war ich damals ja schon 54 und da muss man so ein bisschen aufpassen zu sagen, da kannst du ja kein 20-jähriges Mädel daneben stellen. Da hätte ich natürlich das Gegen gehabt, aber ist natürlich auch draußen auch ein komisches Bild. Ne? Also musst du gucken, dass du da vielleicht auch eine Venezia hast, die altersdenkisch passt und so vom Typ und von dem Ganzen. So, und dann kam der Josef Hinkel, kam dann auf die Pier und hat die Pier angesprochen. Und dann gab es ein Treffen, wo ich die Pia kennenlernen sollte, gemeinsam mit Vertretern vom Komitee, waren wir zum Essen eingeladen. Und ich sage, ich gehe da jetzt nicht dahin und wir treffen uns und dann muss ich die Pia kennenlernen und gleichzeitig musste ich gegenüber dem Komitee verkaufen. Also haben wir uns den Tag vorher bei mir zu Hause verabredet und dann kam die Pia um 3 vorbei. Sie hat geklingelt, sagt, ihr Herz hat geklopft beim ersten Date. Ja, und dann haben wir uns, weiß nicht, 4, 5, 6 Stunden intensiv unterhalten und angefreut und Spaß gehabt und gesehen, das funktioniert und wir können das machen und konnten von daher am nächsten Tag in dieses gemeinsame Gespräch mit dem Komitee auch ganz locker einsteigen, weil wir zwei zumindest abgestimmt waren. Also das war wirklich gut. Konnten uns schon als Einheit präsentieren. Das Herz klopft wie beim ersten Date ist das Stichwort. Was sagen denn eigentlich die Partner dazu? Ich glaube, du hast Kinder, Pia hat Kinder, ihr wart beide in einer festen Beziehung und dann verbringt man ja dann doch, glaube ich, mehr Zeit mit Venezia oder mit dem Prinz als mit dem eigenen Partner. Ja, ist so. Also wir haben zusammen 8 Kinder, was auch besonders schön war auf dem Rosenmontagswagen, wo zumindest 7 unserer 8 Kinder da waren. Eine Tochter von mir war derzeit gerade in den USA und konnte da nicht teilnehmen. Und das ist natürlich für die Partner nicht immer so einfach, weil es gibt auch kein Rahmenprogramm für die Partner. Die müssen sie selber organisieren, müssen selber gucken, was sie dann machen. Dass sie immer dabei sind, ist auch nicht so unbedingt gewünscht, weil dann ist der Fokus mehr auf den Partner statt auf das närrische Publikum. Und von daher haben beide Partner das vielleicht nicht immer ganz so leicht, aber das ist auch Aufgabe der Vereine, der eigenen Vereine, dann auszuhelfen und zu sagen, pass mal auf, wir laden dich hier ein, wir organisieren hier, wir gucken, dass du mit an den Tisch kommst, bei einem Ball zum Beispiel oder bei einer Sitzung. Bei Sitzungen natürlich einfach sind als Bälle, wenn du da ohne Partner hingehst. Ne? Ja. Also da haben Markus wie auch Monika sicherlich nicht ganz so ein spaßiges Jahr immer gehabt, aha, und so unterhaltsames, aber wir haben sie schon versucht, soweit es geht, eben auch zu integrieren. Ne? Und die haben dann parallel für euch auch getanzt miteinander. Ja. Also inzwischen, das ist eine so tiefe und innige Freundschaft zwischen beiden Familien, das ist wirklich großartig. Ne? Markus war ja hinterher auch noch Geschäftsführer bei der Prinzengarde Blau-Weiß, als ich dann Präsident war. Also wir haben sehr intensiv und können sehr intensiv und sehr gut miteinander arbeiten, umgehen. Also es ist wirklich eine tolle Freundschaft daraus erwachsen, die heute noch besteht. Ja, machen wir da Musik. Blume vom Rheine, mein schönes Düsseldorf, Tochter Europas, du Modestadt am Rhein, hier bin ich geboren. Hier bin ich daheim, wo kann es schöner am Rheine wohl sein? Wo kann es schöner am Rheine wohl sein? Heute hier zu Gast Thomas Jatzombeck und Ex-Prinz Michael Schwers aus dem Jahre 2014. Meine Frage ist, Michael, den Karneval danach, was hast du danach gemacht, wie das Prinzenjahr vorbei war? Da bist du noch in ein tiefes Loch, fällt man dann rein, weil man ja nicht mehr der Star ist im Karneval und so weiter. Ja, jetzt bin ich ja keine 20 mehr. Also ja. Von daher, mit der nötigen Lebenserfahrung weiß man, dass es um eine Funktion geht, um eine Aufgabe und gar nicht so sehr um einen selber. Von daher haben wir dieses Jahr auch eben anders gelebt. Wir haben nicht uns gefeiert, sondern wir haben die Düsseldorfer Karneval gefeiert und die Vereine, die wirklich Freude hatten. Und ich glaube, das ist auch soweit ganz gut rübergekommen. Alle haben das verstanden, wie unser Ansatz zu diesem Prinzenjahr war. Und dann fällst du hinterher auch nicht in ein großes Loch. Also das war wirklich alles gut zu stemmen und gut zu schaffen. Arbeit wartet dann eh. Ja. Für aber die Vier kam hinterher die viel schlimmere Zeit, dass er dann ja so stark lungenkrank war. Ui. Dass letztes Jahr dann eine Lungentransplantation hatte. Also das war schon eine heftige Geschichte. Ist jetzt anderthalb Jahre seit der Transplantation und toi toi toi, ihr geht's gut und alles ist prima. Und, ja, das werden wir sie mal grüßen. Hallo Pia, wir grüßen dich hier. Thomas Jatzombeck, Michael Schwerz und mein Name ist Hans Küster. Und hier haben wir noch unser Pressesprecher Klaus Heil. Wir wünschen dir alles, alles Gute. Macht gut. So. Ja, hat sie auch verdient. Wait. Und wie gesagt, es geht dir gut und das ist einfach das Schönste zu erleben, ne, dass das auch gut funktioniert. Jetzt machen wir wieder Musik. Am Nachmittag beim Kaffeeklatsch, da wird gelästert und getratscht. Gerüchte werden ausgetauscht und schließlich oft aufgebauscht. Mich lässt das alles kalt, so ist das Leben halt. Leben und Leben lassen, fröhlich sein und mal lachen. Nimm alles einfach mit Humor, vieles kommt dir dann leichter vor. Leben und leben lassen, fröhlich sein und mal lachen. Nimm alles einfach mit Humor, vieles kommt dir leichter vor. Am Arbeitsplatz, da tuschelt man, das weiß doch heut ein jeder Mann. Dort haben selbst die Wände Ohren, dafür braucht man kein Mikrofon. Mich lässt das alles kalt, so ist das Leben halt. Leben und Leben lassen, fröhlich sein und mal lachen. Nimm alles einfach mit Humor, vieles kommt dir dann leichter vor. Leben und leben lassen, fröhlich sein und mal lachen. Nimm alles einfach mit Humor, vieles kommt dir leichter vor. Wir haben alle keine Zeit, wo bleibt da nur die Menschlichkeit? Tja, Fehler macht's ein jeder Mal, bei diesem Stress ist das normal. Mich lässt das alles kalt, so ist das Leben halt. Leben und Leben lassen, fröhlich sein und mal lachen. Nimm alles einfach mit Humor, vieles kommt dir dann leichter vor. Leben und leben lassen, fröhlich sein und mal lachen. Nimm alles einfach mit Humor, vieles kommt dir leichter vor. Wir machen weiter mit unserer Sendung von Hans Küster. Mein Name ist Thomas Jatzombeck und wir haben heute zu Gast Michael Schwerst, den Prinz von 2014. Michael, wir haben gerade schon mal darüber gesprochen, wie ist das eigentlich dann danach, wenn man mal Prinz Karneval war? Ich glaube, die Leute erkennen einen ja dann doch noch eine ganze Zeit lang. Und wie organisiert ihr euch denn da eigentlich? Man liest ja immer schon mal von dem Venetien-Club, wo die ehemaligen Venetien da doch noch einen großen Aufschlag machen. Gibt es sowas eigentlich für die Jungs auch? Gibt und ist noch viel schöner, muss ich ja sagen. Nichts gegen, gegen die Venezia. Ein toller Verein, wo auch wirklich, sagen wir, ich glaube, der Großteil, der wesentliche Großteil der Venezien alle vertreten sind. Und die machen das auch wirklich wunderschön. Aber der Prinzenclub selber hat schon eine Stellung. Also das muss man schon sagen. Das ist immer eine Freude. Wir haben regelmäßige Jour fix, wo wir uns treffen, auf ein Bierchen einfach so erzählen. Wir haben den Austausch mit dem mit den Kölnern Dreigestirn, also dem Traditionsverein der ehemaligen Kölner Prinzen, Jungfrauen und Bauern, wo die nach Köln kommen, wir nach Köln gehen oder die nach Düsseldorf kommen, ist meistens auf der Kirmes. Dann gibt es fleißig noch mal ein bisschen Williamsbirne dazu und was alles dazugehört. Also wir haben schon regelmäßige Touren. Es gibt auch fantastische Fahrten, die der Jopsi Driessen, der ist der Präsident des Prinzenclubs, hervorragend organisiert. Und also ich glaube, jeder bedauert es, wenn man es in einem Jahr mal zeitlich nicht schafft, teilzunehmen, was eigentlich unglaublich schöne Touren sind. Und das Tollste daran ist eigentlich, es muss sich keiner mehr irgendwas beweisen, denn alle waren Prinz. Was willst du noch mehr erreichen? Ja, und das ist das Schöne in dem Verein, ne? Das spricht sehr für euch, wenn das dann da so ist. Mhm. Es gibt auch anderes, da hat man schon mal andere Eindrücke, aber das ist eine tolle Sache, glaube ich auch. Und Jopsi Driessen natürlich auch wirklich eine große Figur in dieser Stadt für all diese Dinge. Du hast aber nach dem Jahr dann auch weitergemacht und zwar auch nochmal ein neues Amt übernommen, warst vorher Geschäftsführer bei Blau-Weiß, mhm, und bist dann Präsident geworden. Genau. Ja. Nochmal eine neue Erfahrung auch im Karneval. Ja, wo man dann den ganzen Karneval kannte, ne? Warum dann nicht zu sagen, prima, dann kannst du auch und dann kannst du auch ein bisschen was bewegen und den Verein auch vielleicht in eine neue Richtung führen und mithelfen und nicht nur aus der geschäftsführenden Tätigkeit, sondern auch aus der Repräsentanz und der Entscheidungsfindung im Team zusammen. Ne? Das war wirklich eine spannende Phase, ne? Die sehr viel Präsenz, lokale Präsenz fordert, das gehört einfach dazu, bei den Mitgliedern, aber eben auch bei den anderen Düsseldorfer Vereinen und das hilft natürlich, wenn man sich dann gegenseitig kennt. Ne? Dass man wirklich sagt, hast du im Karneval gesehen, die triffst du auch außerhalb mal und das war eine ganz fantastische Zeit, muss ich sagen. Ne? Ja. Du hast es dieses Jahr, glaube ich, schon 3 Jahre nur gemacht. Ey. 3 Jahre, ja, ja, aber insgesamt waren es ja 11. Also, ja, ja. Ne, von daher kann man sagen, 3 Jahre nur ist eine relativ kurze Zeit für einen Präsidenten, da kriegst du nicht so wirklich viel verändert. Aber so viel ist ja auch nicht zu verändern. Wichtig ist eigentlich, die Motivation aufrechtzuerhalten, dass die Mitglieder zu den eigenen Veranstaltungen kommen, dass die Stellung der Prinzengarde Blau-Weiß als Leibgarde der Prinzessin Venezia erhalten bleibt und weiter gepflegt wird. Das sind so die wesentlichen Aufgaben dabei. Und tatsächlich muss ich sagen, weil der Karneval, wie alles Ehrenamt, eben auch ein sehr einnehmendes Wesen hat, muss man irgendwann mal den Schritt wagen und sagen, pass mal auf, jetzt darf auch jemand anders diese Aufgabe gerne übernehmen. Hat Spaß gemacht, aber 11 Jahre sind insgesamt auch eine lange Zeit. Und ich muss ja dazu sagen, ich bin ja eigentlich ein karnevalistischer Spätberufener. Bin ja mit 45 erst zum Karneval gekommen. Ne? Ui, ui, ja, ja, ja. Meine Frau hat immer mit den Hufen geschaut, wenn die Musik losgeht. Aber lernen jetzt, es ist nie zu spät, Jack zu werden. Genau. Ja. Und man bleibt dann auch Jack. Auch wenn du dann sagst, jetzt kommt man wieder in die Genießenszeit rein, die 3 Jahre Präsidentschaft sind soweit um. Und ja, jetzt kann ich wirklich überall hingehen. Man kennt sich und man hat Spaß und Freude und muss nicht immer auf Hab 8 stehen, zu sagen, was läuft gerade auf der Bühne, wo musst du aufpassen. Ja, wir hören wieder Musik. Jetzt haben wir wieder die närrische Zeit, wo Frauen und Männer zu allem bereit, zum Feiern, zum Lachen und auch tralala, juhaisa, der Karneval ist wieder da. Wo gibt's die schönsten Frauen bei uns im Karneval? Wo kann man Männern trauen bei uns im Karneval? Wo gibt's die schönsten Lieder bei uns im Karneval? Wo singt man immer wieder bei uns im Karneval? Was stört uns das Wetter, ob Eis oder Schnee? Wir warten im Saal. Okay, aufs Tanzen und auf Bier und auf Wein, auf Prinz und Prinzessin, das muss halt so sein. Wo gibt's die schönsten Frauen? Bei uns im Karneval. Wo kann man Männern trauen? Bei uns im Karneval. Gibt's die schönsten Lieder bei uns im Karneval? Wo singt man immer wieder bei uns im Karneval? Der Mann in der Bütte ist auch manchmal eine Frau. Das nehmen wir Jecken halt nicht so genau. Es gibt was zum Lachen an Spaß an der Freund. Das haben wir gern. Gibt's die schönsten Frauen bei uns im Karneval? Wo kann man Männern trauen bei uns im Karneval? Wo gibt's die schönsten Lieder bei uns im Karneval? Wo singt man immer wieder bei uns im Karneval? Wo singt man immer wieder bei uns im Karneval? Weiter geht's bei uns heute in der Sendung von Hans Güster. Und wir haben, mein Name ist Thomas Jatzombek, wir haben zu Gast heute Michael Schwers, den Prinz von 2014. Und wir haben gerade darüber gesprochen, er war dann insgesamt 11 Jahre Geschäftsführer und zum Schluss Präsident der Prinzengarde Blau-Weiß. Vielleicht, Michael, kannst du auch unseren Zuhörern nochmal erklären, eigentlich, wenn wir mit so Begriffen wie Blau-Weiß um uns werfen und Rot-Weiß, und wie funktioniert das eigentlich mit den Garden des Prinzen, der Venezia und all den anderen Vereinen? Wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Also an sich sind die Vereine, die wesentlichen Vereine, sind dann unter das Komitee des Silber Karneval als Dachverband quasi gestellt. Und wir gemeinsam organisieren eben den Rosenmontagszug und die Karnevals. Und jeder macht seine eigenen Festivitäten. Und dafür gibt es eben so ein paar Vereine, die sind ein bisschen rausgestellt mit Sonderaufgaben. Also jetzt nicht, weil sie besser sind, sondern weil sie einfach gesagt haben, wir übernehmen jetzt so eine Aufgabe. Und das ist zum einen die Prinzengarde der Landeshauptstadt Düsseldorf, die Leibgarde des Prinzen Karneval, Rot-Weiß genannt, also die rot-weißen Jungs in Uniform, und die Prinzengarde der Stadt Düsseldorf, Leibgarde Prinzessin Venezia, blau-weiß. Und die Geschichte daraus ist eigentlich, dass 1926 es keine Garde gab, und er hat die Prinzengarde blau-weiß seinerzeit, war Garde für Prinz und für Venezia. Und rot-weiß ist dann ein Jahr später gegründet worden, und dann hat man irgendwann gesagt, weil eben weil die meisten Venezien aus der Prinzengarde Blau-Weiß damals kamen, sind wir dann die Leibgarde Prinzessin Venezia geworden, und Rot-Weiß ist dann die Leibgarde des Prinzen Karneval geworden. Also das ist so eine Freundschaft, Hassliebe, die so zwischen den beiden ist. Es ist wie in Köln und Düsseldorf, man neckt sich, aber man liebt sich eben auch. Was auch eine besondere Herausforderung für meine Adjutantur war. Ich bin 7 Jahre Geschäftsführer der Prinzengarde Blau-Weiß, das kennst du Laden gut. Und dann kommt dann die Adjutantur aus der Prinzengarde Rot-Weiß und muss jetzt so einen blau-weißen Prinzen aufnehmen. Ne? Das führt dann natürlich zu der Frage, warum du dich dann für die Blau-Weißen damals entschieden hast und nicht für die Rot-Weißen. Weil ich, das hat sich erstmal zufällig ergeben, aber an sich ging es mir darum, gemeinsam ein Hobby und gemeinsam auch Freizeit mit meiner Frau zu verbringen. Ich bin immer viel reisend unterwegs und viel alleine unterwegs, und dann suchst du dir kein Hobby aus, wo du dann wieder alleine bist, sondern dann was du gemeinsam machen kannst. Und die Bälle, die ja die großen Garden damals noch alle ausgerichtet haben, auch hier die Gerasamer Brücke, wer hat ja auch noch einen schönen Ball, waren einfach so anheimelnd, dass du gesagt hast, da kannst du auch gemeinsam Freude haben. Nicht nur im Straßenkarneval, nicht nur in den Sitzungen, sondern eben auch bei den Bällen. Und dann sind wir zu Blau-Weiß gegangen. Beide gemeinsam dann eingetreten. Beide gemeinsam eingetreten, genau. So, das war ja auch nicht bereut. Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Ja, und jetzt sind wir so dicke mit Rot-Weiß, mit der Alternatur. Die Annemarie Förster hat heute Geburtstag. Da können wir auch mal gratulieren. Jo. Da gehen wir gleich noch rüber. Oh, gut. Ja, gehen wir gleich noch besuchen. Also da ist wirklich eine schöne Freundschaft auch zu denen entstanden. Ne? Ja, da gab es ja öfter Schwierigkeiten. Man konnte das merken bei den Prinzen, weil Rot und Blau-Weiß. Mhm. Aber das hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, ist da nichts mehr so, ich weiß ja, unter Karl Reismann, da war schon mal das beste Beispiel. Da hast du dann eine Venezia aus der Prinzengarde Rot-Weiß und Prinzen, der Original aus der Prinzengarde Blau-Weiß kommt. Und beide haben sich toll verstanden. Und wir hatten ein großartiges gemeinsames Jahr, wo wir wirklich beide Garden in Düsseldorfer Karneval besser denn je und kaum besser möglich repräsentiert haben. Ja, ein bisschen Musik. Da strahlen tausend Sterne in der Nacht. Ich bin dein Prinz und du die allerschönste Frau, die mich so froh und glücklich macht. Venezia, dein Lächeln ist wie Sonnenschein, ja, du bist voller Charme. Und wenn du küsst, dann blühen lauter Rosen, ich halt dich gern im Arm. Der Elberrat ist prächtig anzusehen. Der Höhepunkt der Sitzung ist das Prinzenpaar. Venezia ist wunderschön. Die Prinzengarde tanzt für sie den Ehrentanz. Mariechen mit Major. Und alle hier im Saale sind begeistert und singen dann. Wir machen weiter mit unserer Sendung. Neben mir sitzt Hans Küster und auf der anderen Seite Michael Schwerz, der Präsident auch von Blau-Weiß, aber der Prinz von 2014. Mein Name ist Thomas Jetzombeck und wir waren gerade schon bei der Frage von Blau-Weiß und Rot-Weiß, wie sich der Karneval so verträgt. Komme ich da zu einem anderen sich vertragen, nämlich die Erfahrung mit der Presse, mit der Düsseldorfer Presse. Und glaube, wenn man als erstes nochmal so guckt nach dem Paar von 2014 von Pia Oertel und Michael Schwerz, dann findet man als erstes auch einen Artikel der Bild-Zeitung. Was taugt das neue Prinzenpaar? Und die Hauptfrage, die hier im Vordergrund steht, und harmonieren sie miteinander oder droht in dieser Session ein Jäcker-Rosenkrieg? Also da ist bei uns genau das Gegenteil gekommen, eindeutig. Also wir haben uns so großartig verstanden. Die zweite Frage, die daneben war in den anderen Artikeln, ist, die sind zusammen 100, ob die diese Session überhaupt durchhalten, überstehen, ob nicht einer mit Herzinfarkt auf der Strecke liegen bleibt. Das ist die ganz andere Frage, weil wir ja überdurchschnittlich alt waren, wenn man sich die anderen Plätzepaare so anguckt. Ne? Aber auch das haben wir gesund und munter überstanden. Und wie kommt man so klar mit der Presse? Ich meine, dann gibt es ja auch manche Journalisten, die sind auch sehr auf den Karneval konzentriert und wir kennen das aus der Politik, da hören so manche das Gras wachsen, ich spreche mit vielen aus der Basis, das muss man dann auch manchmal ein bisschen versuchen einzufangen. Ja, aber also das Schöne ist, dass man zumindest in Düsseldorf eine sehr große Nähe zu der Presse hat. Auch vom Komitee her und auch vom Pressesprecher des Komitees, der Hans-Peter Sucher, der auch eine großartige Arbeit macht. Ja. Auch da hat man viel, viel Freiheiten, sich auch direkt mit der Presse mal abzustimmen, mal Sonderberichterstattung zu machen, sich irgendwo zu treffen. Solange der Bescheid gesagt hat, ist alles in Ordnung, das funktioniert. Und auch das ist in Köln anders, da spricht keiner mit dem Dreigestirn. Und das haben wir wirklich genossen. Das ist egal mit wem. Da kommt natürlich schon mal raus, dass irgendwas vielleicht ein bisschen schräg aufgefasst wird oder anders aufgefasst wird oder du jemanden hast und schlimmer sind diejenigen, die keine Ahnung vom Karneval haben, die Meinung dann aber in der Presse oder in den Medien vertreten müssen. Ja. Also von daher muss ich sagen, war die Zusammenarbeit mit der Presse wirklich sehr, sehr, sehr, sehr gut. Berichterstattung ist immer was Wichtiges, glaube ich, auch für den Karneval. Insofern glaube ich, wenn wir jetzt hier heute so sitzen und wir jetzt gerade auch im Sommer sind, du hast vorhin auch schon mal gesagt, wie ist denn eigentlich so das Verhältnis auch vom Sommer zum Winterbrauchtum, also vom Karneval zu den Schützen, wo ja jetzt auch im Sommer viele Schützenfeste in der Stadt sind, auch das große Schützenfest. Wie kommt man denn da miteinander klar? Sind viele auch in beidem, glaube ich, engagiert? Sind ganz viele in beidem engagiert. Also das muss ich wirklich sagen. Das wird auch automatisch gefragt, willst du nicht auch bei uns rein? Reserve, erster, dritter, fünfter Zug, was auch immer, ist immer herzlich willkommen und man ist bei den Gästeschießen dabei, man ist auf der Kirmes, trifft man sich, umgekehrt sind auch viele Schützen bei den Karnevalisten, also es ist eine gute Durchmischung und ich glaube, dass es auch ganz vernünftig ist, dass wir insgesamt beide Brauchtümer in Düsseldorf stark vertreten. Es ist jetzt so, dass der Karneval zumindest im Winter intensiver ist als das Schützenwesen und insgesamt würde ich mal sagen, mehr Dominanz noch hat in Düsseldorf, aber sehr schön finde ich dann die Aktion der letzten zwei Jahre, wo man gesagt hat, die Vorstellung des Prinzenpaares findet eben nicht vor der großen Kirmes statt, vor dem großen Schützenfest, sondern erst danach, um so auch dem Schützenwesen wieder ein bisschen Unterstützung zu geben. Das kann ich gut verstehen. Wow. Hoffentlich bleibt es so. Ne? Ben war ja früher immer so, vor der Kirmes wusste man schon alles, hätten wir schon die Bilder gesehen und alles. Ich meine, dieses Jahr wissen wir es ja auch schon. Ne? Ja, aber nach der Kirmes. Ach ja, so. Genau. Ja, Michael, wir so langsam neigt uns das Ende. Übrigens, du hast dich bereit erklärt, bei unserem Straßenfest mit in der Jury zu sitzen, beim Radschlager-Turnier. Dafür danke ich dir nochmal. Ja, mache ich auch gerne. Ja? Auch wenn mein Radschlager nicht so gut war, aber ich habe es zumindest gemacht, immer und hart. Dann darf ich dir einen Flyer schon mal mitgeben, vielleicht kannst du bei uns auch Mitglied werden mal. Wir haben sehr viele Leute. Dann haben wir hier ein neues Heftchen rausgebracht mit ganzen Aktivitäten. Und mit Ratschläger. Ja, genau. Typisch. Sehr schön. Dann darf ich darauf hinweisen, auf nach Jarsheim, am Samstag, der 2. September, findet wieder das Straßenfest der Bürgerhilfe Jarsheim und das Fest der Bänderstraße e.V. und die Heinrich-Könz-Straße machen alle drei Vereine. Dann heißt es wieder auf nach Jarsheim. Ganz Jarsheim feiert. So, und weiter mit Thomas. Jetzt haben wir wieder. Jens Jarsheim merkt sich fein, könnte man auch sagen. Ja, ach ja. Können wir nochmal auf euer Motto ein, wie ich finde, noch wirklich schönes Lied, was man auch heute noch hört. Wie seid ihr damals darauf gekommen? Die Pia hatte damals eine Produktion gemacht, ja, Bühne, in Bad Vilbel. Und da wurde die Geschichte, das heißt das Musical, gespielt vom Goldenen Rössel. Goldenen Rössel heißt es, ne? Genau. Und daraus ist die Geschichte, was kann der Sigismund dafür, dass es so schön ist, dass er so schön ist, das haben wir dann umgetauft und umgemünzt auf Düsseldorf. Ja. Weißen Rössel ist es, ne? Genau, das Weiße Rössel. Ja. Dann wollte ich noch darauf hinweisen, noch Kinder bis 12 Jahren können sich anmelden für das Radschlägerturnier. Und wer noch einen Trödelmarkt sucht, Platz unter 28 04 295. und wird wieder die Stimme Gersheim, heißt es auch wieder beim Straßenfest der Bürgerhilfe Gersheim. Und Thomas. So, ich darf mich bei allen bedanken fürs Zuhören, bei unserem ehemaligen Prinzen, für die interessanten Einblicke in den Düsseldorfer Karneval. Und wir wünschen dir im karnevalistischen Unruhestand alles, alles Gute und freuen uns auf viele schöne Begegnungen. Zunächst dann auch vielleicht am 2. September hier in Gerlosheim, ja, beim Straßenfest. Ja, der ist eher, du musst ja genau aufpassen, meinst du, was da die Omas, Opa kommen, mein Sohn war besser oder mein Kind war besser oder so. Ja, also das ist manchmal wirklich nicht einfach so. Aber dazu nochmal vielen herzlichen Dank, Michael. Ich hatte dich ja angerufen, da hast du gesagt, da mache ich in der Jury beim Straßenfest. Mach ich auch gerne, ja? Freue ich mich auch drauf. Ja. Ich bedanke mich auch recht herzlich bei euch für das nette Interview. Ja. Kommen wir mal gerne. Gleich trinken wir noch einen Killepitch und dann freue ich mich auf den 2. September. Ich darf mich bei Thomas Herzombeck wieder bedanken, war wieder top. Bei Michael Schwers bedanken und auch Klaus Heide, unser Pressesprecher. Mein Name ist Hans Küster. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Machen Sie gut und vergessen Sie nicht, wenn Sie im Bett liegen, die Ohren zuzumachen. Tschüss zusammen. Tschö. Tschüss. Tschüss. Wenn alle so wären wie ihr, wenn alle so wären wie wir, gäb's auf der Welt statt Zank und Streit nur Fröhlichkeit. Bei uns zählt alleine das Herz, ein Lachen, ein Lied und ein Scherz. Drum wünschen wir zu jeder Zeit, es blieb wie heut, war es schön, so komm bald wieder. Ist es schön, dann bleibe hier. Denn wer weiß, wann wir uns wieder so gut wie heut verstehen. Denn wer weiß, wann wir so gut wie heut verstehen. Bald löschen die Lichter nun aus, dann wird es ganz still hier im Haus. Verklungen ist die Melodei, das Spiel vorbei. Ich singe euch nun den Kehr aus, geleite euch winkend hinaus.